Der Löwe schaut traurig, der Adler fliegt nicht mehr. Unsichtbare Ketten umgeben unser Vorwerk. Gefangen der freie Geist, von den Bergen bis zum Meer. Vergangen die alten Werte und völkisch unser Stolz. Reines Blut fließt nicht mehr durch alle hier im Land. Der Eid war gestern der Heimat zu dienen. Global ist das Wollen, eigene Identität verkannt. Keiner denkt an die, die für uns einst fehlen. Doch in uns lebt noch immer der alte Geist, in unseren Herzen, der die Freiheit verheißt. Eines Tages trotz der Löwe der schlimmen Schand und der Adler fliegt wieder übers freie deutsche Land. Das sind schon 70 Jahre Schuldkult im Vergleich zu 100 Generationen deutsches Reich. Was können die Lügner uns schon geben, wenn wir uns aus dem Staub der Schuld erheben? Frag nicht, was das denn alles dir bringen soll, denn auch du gehörst zu einem einst stolzen Volk. Schau dir die alten Bauten an, lies die alten Gedichte. Sie lehren uns seit Jahrzehnten eine andere Geschichte. Doch in uns lebt noch immer der alte Geist, in unserem Herzen, der die Freiheit verheißt. Eines Tages trotz der Löwe der schlimmen Schand und der Adler fliegt wieder übers freie deutsche Land. In allen Lebensteilen sie Vorreiter waren, Mut und Stolz wies sie aus, unsere Vorfahren. So mach auch du dich frei und reiß heraus die Brust und weite die Schwingen aus mit Kampfeslust. Setz dich ein für dein Heimatland ohne fremde Zwänge. Die Knechtschaft zieht nicht ewig in die Länge. Denn auch du und deine Kindeskinder haben es verdient, ohne ihre Schuld zu leben, die sie uns auferlegt. Doch in uns lebt noch immer der alte Geist, in unseren Herzen, der dir die Freiheit verheißt. Eines Tages trotz der Löwe der schlimmen Schand und der Adler fliegt wieder übers freie deutsche Land. Doch in uns lebt noch immer der alte Geist, in unseren Herzen, der die Freiheit verheißt. Eines Tages trotz der Löwe der schlimmen Schand.